Germain Buge kam aus der Wohnung von Fräulein Larisson, wo sie eben unter den kritischen Blicken der alten Jungfer 2 Stunden gründlich reine gemacht hatte. Es war 4 Uhr und im Dezember. Seit 2 Tagen war Frost. Germain stellte sich an der Ecke der Rue Paul Féval gegenüber der Schule auf. Der Unterricht war geradeaus, vor dem Tor drängten sich die lärmenden Gruppen der Kinder. Germain schaute nach ihrem Sohn Antoine aus. Aber in wenigen Minuten hatten sich die Schüler zerstreut und waren in die verschiedenen Straßen eingebogen, ohne dass sie ihn erblickt hätte. Germain wartete noch ein paar Minuten und ging dann enttäuscht ihren Weg zurück. Unterdessen hatte Antoine am anderen Ende der Rue Paul Féval beobachtet, wie seine Mutter wartete. Er stand mitten unter den Kameraden seiner Bande. Das Herz war ihm schwer und er wäre gern zu seiner Mutter hingegangen, aber er wollte nicht als Abtrünniger gelten. Es lag ihm viel daran, zu dieser Bande zu gehören, obwohl die Autorität des Führers manchmal schwer zu ertragen war. Friola war ein toller Kerl, nicht größer als Antoine, aber vierschrötig, forsch und ein Draufgänger, der keine Furcht kannte. Einmal hatte er sogar einen erwachsenen Mann ausgeschimpft. Nodin und Rogier waren dabei gewesen, es war nicht erfunden. Antoine sah sich nach der Schule um und dachte daran, wie seine Mutter in ihre Wohnung in der Rue Bachelet heimkehrte. Friola erriet den Grund seines Zögerns sehr wohl. Du kannst natürlich machen, was du willst, Antoine. Jeder kann abhauen, wenn er Lust hat. Los geht er dann nicht mehr zu unserer Bande. Ich will ja gar nicht abhauen, Mensch. Also gut, dann gehen wir los. Aber Vorsicht, es ist gefährlich. Los, jetzt hier ran, los, los, ja, ran. Schon. Alle im Gänsemarsch hinter mir her und dicht an den Häusern entlang. Und dass ja keiner ohne meinen Befehl aus der Reihe tritt. Auch dann nicht, wenn ich angegriffen werde. Kapiert? Barranquin, ein Blondkopf, der zum ersten Mal so eine Expedition mitmachte, schien sehr erregt und wollte sich bei Antoine erkundigen, welcher Gefahr sie sich denn eigentlich aussetzten. Er wurde von Friola energisch zur Ordnung gerufen und stellte sich in die Reihe, ohne noch ein Wort zu sagen. Der Aufstieg durch die Rue des Saules verlief ohne Zwischenfall. Mehrmals gab Friola seinen Leuten den Befehl, sich bäuchlings auf das eisige Pflaster hinzuwerfen, ohne aber anzugeben, weshalb. Er selbst blieb unerschütterlich stehen wie ein Hauptmann aus einer Legende und überwachte die Umgebung, die Hände als Fernglas vor den Augen. Keiner wagte etwas zu sagen, aber jeder fand, dass er reichlich angab. Die Bande machte schließlich Halt, und Friola gab Barranquin den Befehl, eine Erkundung in der Umgebung durchzuführen. Es war jetzt beinahe Nacht. Etwas beunruhigt lief der kleine Barranquin eilends davon. Während man auf ihn wartete, zog der Führer ein Papier aus seiner Tasche und durchlas es mit gerunzelter Stirn. Bald kam Barranquin im Laufschritt zurück. Er hatte nichts Verdächtiges gesehen und berichtete das auch ganz harmlos. Friola war empört über dieses Nicht-Einhalten der Spielregeln. Er fand, dass es mangelndes Gefühl für Heldentum bewies. Ich bin gewöhnt zu befehlen, aber solche Subjekte wie den da habe ich noch nicht erlebt. Da hast du recht. Wieso? Wenn er nichts gesehen hat, dann sagt er das eben. Ich sehe nicht ein, was ihr eigentlich von ihm wollt. Naja, da hast du auch recht, Antoine. Ach was, wenn wir nur das verwenden wollen, was weiß, dann kann man hier überhaupt nichts mehr anfangen. Na ja. Jetzt hör endlich auf, Antoine. Anstatt, dass du Disziplinlosigkeit in die Bande bringst, hättest du lieber nach Hause gehen sollen zu deiner Mama. Deinetwegen sind wir schon eine Viertelstunde zu spät. Also gut, gut, gut. Ich will euch nicht länger aufhalten. Ich schaff mich los von der Bande. Das ist ja auf eine Auflehnung. Back, verflucht, es seht zu, wie ihr fertig werdet. Ich danke ab, aber ihr werdet schon noch bereuen. Antoine entfernte sich von Barranquin gefolgt. Die anderen zögerten. Nodin und Huchemin entschlossen sich, den Abtrünnigen nachzugehen, aber in einiger Entfernung. Rogier hätte sich ihnen gern angeschlossen, doch er wagte nicht, offen mit dem Chef zu brechen. Er ging zögernden Schrittes weiter und tat, als ob er auf ihn warte. Friola setzte sich als Letzter in Bewegung. Die Gruppe ging nun in 4 Abteilungen über etwa 100 Meter gestaffelt auf das Ziel der Expedition zu. Eine kleine Straße, die dunkel und eng etwas abseits von Montmartre lag. Als sie beinahe angekommen waren, gingen Antoine und Barranquin langsamer und die Gruppe zog sich wie eine Ziehharmonika wieder zusammen. An der Stelle, wo die Straße die erste Biegung machte, war sie von einem tiefen Graben durchschnitten, den eine rote Signallampe bezeichnete. Die Arbeiten waren in den beiden letzten Tagen ausgeführt worden, denn 2 Abende vorher, bei der ersten Expedition, war noch nichts zu sehen gewesen. Man musste über ein schmales Brett gehen, zwischen 2 Seilen, die als Geländer dienten. Obwohl Antoine große Lust verspürte, in das Loch hinabzuschauen, blieb er doch nicht stehen, weil er fürchtete, die anderen könnten denken, er wolle auf sie warten. Ein paar Schritte weiter kamen die sechs Jungen vor dem Trödlerladen wieder zusammen. Es war eine schmale Boutique und sie trug keinerlei Inschrift. Stattdessen gab es zahlreiche Schilder in der Auslage. Auf dem wichtigsten stand zu lesen: Gelegenheitskäufe für Kenner. Auf einem anderen: Das Unternehmen gewährt nur reichen Leuten Kredit. Bei jedem der ausgestellten Gegenstände befand sich ein höchst verdächtiger historischer Hinweis. Ländlicher Schreibtisch der Kaiserin Maria Theresia hieß ein kleiner Küchentisch aus rohem Holz, der von Lauge ganz zerfressen war. Dann war da Voltaires Kaffeemühle, das Seifennäpfchen von Robespierre, der Eiersieder Napoleons, das Pfeifenrohr der Königin Luise, der Füllfederhalter vom Westfälischen Frieden und 100 andere Dinge, die im gleichen Sinne erläutert waren. Die Schüler hegten keinerlei Argwohn darüber und waren fest überzeugt, dass der Trödler in seinem Laden die bescheidenen Überreste der Geschichte zusammengebracht hatte. Aber nicht um geschichtliche Erinnerungen zu bewundern, organisierte die Bande ihre zweite Expedition. Ein einziger Gegenstand in der Mitte des Schaufensters fesselte das leidenschaftliche Interesse der sechs Schüler. Es waren ein paar Stiefel, bei denen ebenfalls ein kleines Schild stand, und man las darauf die schlichten Worte: 7-Meilen-Stiefel. An ihrer Echtheit war auf keinen Fall zu zweifeln. Sie waren Geschichte und der ganze Laden konnte es bezeugen. Außerdem waren sie von einer außergewöhnlichen Schönheit, von erstaunlicher Pracht inmitten der anderen Gegenstände, die fast alle schäbig und hässlich waren. Aus schwarzem Lackleder, weich und fein, nach Maß gearbeitet für ein Kind ihres Alters, innen mit weißem Pelz gefüttert, der über das Leder hinausstand und einen schneeweißen Rand bildete. Antoine und Barranquin standen die Nasen gegen die Scheiben gedrückt vor den Stiefeln. Ihr Entzücken war nahezu unaussprechlich und glich einem seligen Traum, in dem man von Zeit zu Zeit zum schmerzlichen Bewusstsein des wartenden Lebens kommt. Das Innere des Ladens, wie auch die Schaufenster, waren durch eine Glühbirne ohne Schirm beleuchtet. Sie hingen an einem Draht herunter und ihr gelbes Licht ließ die Gegenstände nicht sehr deutlich erkennen. Soweit man es von außen beurteilen konnte, war der Kaufmann ein sehr kleiner, alter Mann mit rundem, glatten Gesicht, ohne Falten und ohne besondere Kennzeichen. Er trug einen Stehkragen, eine eng zugeknöpfte Jacke, kurze Hosen und Sportstrümpfe, die an seinen mageren Beinen fest anlagen. Obgleich er allein in seinem Laden war, hörte man bisweilen eine scharfe Stimme, die immer ärgerlich klang. Es kam vor, dass er in äußerster Erregung über den Fußboden schritt und richtige Sprünge machte. Aber meist saß er unter der Lampe einem ausgestopften Vogel gegenüber, wahrscheinlich einem Reiher, mit dem er eine lebhafte Unterhaltung zu führen schien. Die Bande war nun wieder beisammen, vor der Scheibe der Auslage aufgereiht, aller Blicke auf die Stiefel gerichtet. Friolat hielt sich etwa 3 Schritte hinter der Reihe und betrachtete sie voller Ironie. Schaut euch nur immer die Stiefel an. Meinetwegen bis morgen früh. Auf jeden Fall seid ihr die Dummen. Oh Mensch. Ja, ja, ich habe einen ganz bestimmten Plan verfolgt. Aber wenn es keinen Anführer mehr gibt, dann gibt es auch keinen Plan mehr. Mit deinen Sticheleien meinst du über mich, was? Es kann sich getroffen fühlen, wer will. Man muss etwas unternehmen. Das finde ich auch. Antoine hätte sich gern würdig gezeigt, die 7-Meilen-Stiefel anzuziehen. Die ganze Reihe schien auch etwas dergleichen von ihm zu erwarten. Rogier und Barranquin sahen ihn an. Sein Herz schlug heftig, aber nach und nach festigte sich sein Entschluss. Endlich trat er aus der Reihe heraus, ging an Friolat vorbei, ohne ihn anzusehen, und wandte sich der Ladentür zu. Aller Augen folgten ihm bewundernd. Die zweiteilige Türscheibe war durch einen innen angehefteten Bettvorleger verhüllt, der bezeichnet war als Teppich des Diebes von Bagdad. Sehr erregt drückte Antoine auf den Türgriff und stieß schüchtern die Tür auf. Was er sah und hörte, bannte ihn fest auf der Schwelle. In der Mitte des Ladens, zwischen Porzellan und alten Spieluhren, stand der Kaufmann, die Fäuste auf die Hüften gestemmt, mit funkelnden Augen dem ausgestopften Vogel gegenüber und redete mit einer dünnen, zornigen Stimme auf ihn ein. Sie! Sie! So äußern Sie doch wenigstens offen Ihre Meinung. Sie reden um die Sache herum, das ist letzten Endes beleidigend für mich. Ja, ja, beleidigend! Übrigens gebe ich auch die Gründe, die Sie eben vorgebracht haben, keineswegs zu. Zeigen Sie mir Ihre Unterlagen, Ihre Beweise. Hä? So, so, mein Herr, Sie sind bereit. Bitte, bitte, bitte, bitte. Der Alte stellte sich in Positur, um im arroganten Schweigen zuzuhören. Aber plötzlich machte er einen Sprung auf das Tier zu, hielt ihm die Faust unter den Schnabel und gebärdete sich wie rasend. Also, das verbiete ich Ihnen. Das ist eine Infamie. Sie verleugnen die Königin. Mir können Sie doch nichts weismachen über Isabella von Bayern. Glauben Sie denn, Sie könnten sich alles herausnehmen, bloß weil Sie ausgestopft sind? Ich habe durchaus Mittel, Sie zur Vernunft zu bringen. Überspannen Sie den Bogen nicht. Ich rate Ihnen, bleiben Sie in Ihren Grenzen, sonst geschieht etwas Furchtbares. Vergessen Sie nicht, dass es immer noch den gotischen Hofkalender gibt. Während er um den Vogel herumhüpfte, bemerkte er plötzlich die Silhouette von Antoine in der halbgeöffneten Tür. Der Alte ging mit großen Schritten auf Antoine zu, gesenkten Kopfes mit zurückgezogenen Schultern, als hoffe er, ihn überrumpeln zu können. Schnell schloss Antoine die Tür wieder und machte seinen Kameraden alarmierende Zeichen, die sie sehr beeindruckten. Der Kaufmann hatte eine Ecke des Bettvorlegers aufgehoben und spähte auf die Straße hinaus, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Gruppe um Antoine. Die Schüler sahen verstohlen auf ihn hin und sprachen mit leiser Stimme. Endlich ließ der Alte den Bettvorleger wieder fallen und verschwand. Friola war während dieser Beobachtung mutig im Lichte der Schaufenster stehen geblieben. Ihr brauchtet nicht auszureißen, er wollte euch nicht auffressen. Aber wenn kein Chef da ist, ist das immer so. Da gibt es welche, die groß angeben und tun, als wollten sie hineingehen. Aber im letzten Augenblick sacken sie ab. Und ich hab's dann auszubaden. Niemand hindert dich, hineinzugehen. Ja, geh nur, wenn du größer bist als die anderen. Ja, tu ich ja auch, tu ich auch. Friola machte die Tür ohne zu zögern mit einem kräftigen Stoß fast ganz auf. Aber als er die Schwelle überschritten hatte, fuhr er zurück und brüllte vor Schreck. Ein Vogel, größer als er selbst, der hinter der Tür verborgen gewesen war, sprang auf ihn zu, mit einem sonderbaren Gekreisch, das etwas Menschliches hatte. Die Bande machte sich schon davon und Friola fing an zu laufen, so schnell er nur konnte, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Der Alte nahm den Vogel in seine Arme, trat auf die Türschwelle, stieß ein nochmaliges Kreischen aus, durch das die Flucht der Junge noch beschleunigt wurde, und ging in den Laden zurück. Wie eine abgeschossene Flintenkugel stieß Friola an der Biegung der Straße auf die Bande. Niemand dachte an den Graben, den man eine Viertelstunde vorher auf einer Planke hatte überqueren müssen. Rogier sah ihn, als er bereits an seinem Rande stand, und wollte anhalten, aber er konnte sich dem Drängen der Nachfolgenden nicht entgegenstemmen, und Friola landete mit solcher Wucht, dass Rogier alle anderen mitriss und mit ihnen hineinfiel. Der Graben war 2 Meter tief und die gefrorene Erde war hart wie Stein. Als Germain Buge in die Portierloge gerufen wurde und durch einen Polizeibeamten von dem Unfall ihres Sohnes erfuhr, nahm sie sich nicht die Zeit, noch einmal die 7 Stockwerke in ihre Wohnung hinaufzusteigen, sondern machte sich ohne Mantel gleich auf den Weg ins Krankenhaus. In ihrem Schmerz war nichts von Empörung. Ich war zu glücklich. 10 Jahre Glück. Das ist so viel wie eine Schuld. Man denkt, es kommt auf eine Sekunde nicht an und lässt immer noch eine dazukommen und zuletzt kommt so etwas wie jetzt. Gewiss, wir haben nicht im Luxus gewohnt. Petroleumlicht und Seifenkisten sind kein Luxus, aber ich war viel zu glücklich. Im Krankenhaus führte man sie in ein Wartezimmer, wo 4 Frauen und 3 Männer saßen und sich lebhaft unterhielten. Bei den ersten Worten, die sie vernahm, wurde ihr klar, dass das die Eltern der anderen Kinder waren. Außerdem erkannte sie Frau Friola, die in der Rue Ramer ein Lebensmittelgeschäft hatte, wo sie gelegentlich einkaufte. Sie hatte den flüchtigen Wunsch, sich unter die Gruppe zu mengen und sich über die näheren Umstände des Unfalls zu erkundigen. Aber niemand hatte ihr Kommen beachtet. Außer Frau Friola, die diese Frau ohne Mantel und ohne Mann, sie trug ja keinen Trauring, mit einem wenig einladenden Blick musterte. Dennoch konnte sie sich nicht enthalten, Germain anzusprechen. Und Sie, meine Dame, Sie sind sicher auch wegen dieses traurigen Unfalls hergekommen. Ja, gnädige Frau, ich bin die Mutter des kleinen Büsch, Antoine Büsch. Ach ja, Antoine Büsch, stimmt, ich habe von ihm reden hören. Scheint ja ein toller Bursche zu sein, dieser Kleine. Sie haben wohl auch von ihm gehört, Herr Nodin? Ja, Robert hat mir von ihm erzählt. Sehen Sie, wie ich sagte, Ihnen hat man auch von ihm erzählt. Er ist ein Teufel von einem Jungen. Nein, doch, aber nein. Antoine ist ein sehr braves Kind. Vielleicht ist er im Grunde nicht schlecht, aber wie so vielen anderen hat es ihm wohl an Disziplin gefehlt. Nicht wahr, Herr Nordin? Ja, ja, ja. Kinder müssen streng gehalten werden. Wenn sie nicht streng gehalten werden, passieren solche Sachen. Aber Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass... Ich will sagen, was ich gesagt habe. Solche Unfälle sind Folgen falscher Erziehung. Ganz meine Meinung. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich habe gar nicht den Mut, jemanden in einem solchen Augenblick Vorwürfe zu machen. Aber schließlich bleibt Wahrheit eben Wahrheit. Man muss doch feststellen, dass wir heute nicht hier säßen, wenn Sie besser auf Ihr Kind aufgepasst hätten. Ja. Jetzt, wo das Unglück geschehen ist, kann man nur eins wünschen, und zwar, dass Sie aus dem Ereignis eine Lehre ziehen, mein Fräulein. Die Mütter und Väter nahmen diese Rede mit achtungsvollem Gemurmel auf. Germain war durch ihren Besuch an diese Art Gardinenpredigten gewöhnt und ließ sie ohne Protest über sich ergehen. Und da sie sich durch all die auf sie gerichteten Blicke geniert fühlte, wusste sie nichts Besseres, als den Kopf zu senken. Glücklicherweise trat jetzt eine Krankenschwester ein. Der Arzt ist eben von den Kindern zurückgekommen. Sie können sich beruhigen, es ist nichts Ernstes. Er hat nur einige Bein- und Armbrüche festgestellt und harmlose Hautabschürfungen. Na, in einigen Wochen wird alles wieder in Ordnung sein. Immerhin haben die Kinder einen heftigen Schock gehabt und sind etwas mitgenommen. Es ist also besser, wenn Sie heute Abend nicht zu ihnen gehen, ja? Aber morgen steht Ihrem Besuch nichts im Wege. Also kommen Sie bitte um 1 Uhr, ja? Vielen Dank, Schwester. Baron Kern war als einziger ohne Verletzung davongekommen. Die anderen 5 Kinder lagen zusammen in einem kleinen Saal. Antoine zwischen Friola und Huchemin, gegenüber von Rogier und Nodin. Die erste Nacht war unruhig gewesen und der erste Tag war ebenfalls unangenehm. Sie hatten noch Schmerzen, waren fiebrig, sprachen kaum und interessierten sich wenig für alles, was im Saal vorging. Den ersten Besuch ihrer Eltern empfingen sie, außer Antoine, ohne besondere Freude oder Erregung. Die Krankenschwester hatte gebeten, den ersten Besuch nicht allzu sehr auszudehnen. Die Eltern blieben nur eine Viertelstunde. Sie fühlten sich auch in dieser neuen Umgebung ihren Kindern gegenüber gehemmt, denn plötzlich spielten sie wegen ihres Unfalls die Rolle von Bevorzugten. Die Unterhaltungen waren ziemlich mühsam. Germain Buge hatte nicht dieses peinliche Gefühl an Antoines Bett, aber sie wagte nicht länger zu bleiben und ging mit den anderen fort. Die folgenden Tage wurden lebhafter. Die Verstauchungen und Verrenkungen taten nun viel weniger weh und an die eingegipsten Glieder brauchte man kaum noch zu denken. Die Unbeweglichkeit gestattete fast keine andere Abwechslung als zu lesen und zu plaudern. So redete man viel von der Expedition und jeder erlebte nochmals leidenschaftlich alle Gefahren. Bisweilen gab es heftige Auseinandersetzungen, die die Stimme der Krankenschwester kaum zu dämpfen vermochte. Was soll denn dieser Lärm? Also Schwester, es geht darum, wer schuld an dem Unfall war. Und ich sage, wenn die Bande ihren Führer behalten hätte, wäre nichts passiert. Oh, jo, dann hättest du auch keine Angst gekriegt. Was? Und wärst du davon gelaufen, hm? Und hättest uns nicht über den Haufen gerannt. Ha, was du nicht sagst. Ich habe mich ja immerhin als Letzter aus dem Staube gemacht, ne? Und ihr habt mich ja ganz freundlich allein gelassen. Ihr Bande von Abtrünnigen. Wenn ich nicht im Bett liegen würde, kriegtest du jetzt ein paar Maulschellen von mir. Ach, schade, Mama, Moment mal. Nur, worum ging es denn eigentlich, hm? Tja, ja, worum ging es eigentlich? Um den Laden, um den ausgestopften Vogel, ja. und um die 7 Meilenstiefel. Also um die 7 Meilenstiefel? Ja, wer hat denn die? Keiner von uns, das ist es eben. Und aber wenn ich sie hätte... Naja, gegen 7 Meilenstiefel hätte ich auch nichts. Was täten Sie damit, Schwester? Tja, was täte ich damit? Oh, ich würde bei den Langstreckenläufen alle Weltrekorde schlagen. Und wenn ich 1/4 Pfund Butter und 1 Liter Milch holen sollte... Dann würde ich in die Normandie laufen. Dort kenne ich ein Dorf, wo es viel billiger ist als in Paris. Ich würde glatt 6 Franken sparen. 6 Franken? Mann, du hast ja überhaupt keine Fantasie. So, was würdest du denn machen? Das Wochenende in Afrika verbringen. Oh ja, prima. Oh ja, dann mache ich auch mit Löwenjagen und sowas. Was halten Sie von Indien, Schwester? Indien? Ja, Indien, Mensch, prima. Gegen die Wilden kämpfen und sowas. Antoine hatte auch noch andere Träume, die ihm mehr am Herzen lagen, die er aber lieber für sich behielt. Seine Mutter würde sich nie mehr um das täglich Brot zu sorgen haben. Wenn sie kein Geld im Hause hätten, so würde er die 7 Meilenstiefel anziehen. In 10 Minuten wäre er durch ganz Frankreich. In Lyon wollte er von einer Fleischbank ein Stück Fleisch mitnehmen, in Marseille ein Stück Brot, in Bordeaux Gemüse, einen Liter Milch in Nantes, ein Viertel von Kaffee in Cherbourg. Er hatte sogar die Idee, er könnte für seine Mutter einen guten warmen Mantel holen. Und vielleicht auch ein paar Schuhe, denn sie hatte nur noch ein einziges, das sehr abgenutzt war. Am ersten des Monats, wenn die 160 Franken Miete fehlten, würde er auch die beschaffen. Das ginge ziemlich leicht. Man geht in einen Laden, in Lille oder in Carcassonne, wo die Kunden beim Reinkommen das Geld für die Einkäufe nicht so fest in der Hand haben. In dem Moment, wo eine Dame an der Kasse ihr Kleingeld zurückbekommt, reißt man ihr die Scheine aus der Hand und ehe sie überhaupt so weit ist, entsetzt zu sein, ist man schon zurück am Montmartre. Es ist peinlich, selbst wenn man sich nur so im Bett ausmalt, den anderen so ihr Hab und Gut wegzunehmen. Aber Hunger zu haben ist auch peinlich. Und wenn man kein Geld mehr hat, die Miete zu bezahlen, und man es der Portiersfrau eingestehen und dem Hauswirt Versprechungen machen muss, so ist das genauso beschämend, als hätte man einen anderen bestohlen. Germain Büsch brachte ihrem Jungen genauso viele Apfelsinen und Bonbons und illustrierte Zeitungen wie die anderen Eltern ihren Kindern. Und dennoch hatte Antoine nie so sehr wie hier im Krankenhaus seine Armut empfunden. Und zwar wegen der Besuche. Wenn er die Eltern an den Betten der anderen Kranken erzählen hörte, erschien ihm ihr Leben von einem unwahrscheinlichen Reichtum und Überfluss. Ihre Reden zauberten immer ein verwirrendes Dasein hervor, voll von Brüdern, Schwestern, Hunden, Katzen oder Kanarienvögeln, mit langen Gesprächen bei den Flurnachbarn oder an den Straßenecken ihres Bezirks, an allen vier Ecken in Paris, in den Vororten, in der Provinz, ja sogar im Auslande. Da war die Rede von einem Onkel Emil, einer Tante Valentin, von einem Brief aus Clermont-Ferrand oder Belgien. Germain Büsch brachte von niemandem Nachricht mit. In ihrem Leben gab es weder Onkels noch Vettern noch Freunde. Sie fühlten sich eingeschüchtert durch diesen Mangel und durch die Gegenwart und die Redseligkeit der Nachbarn. Germain erzählte von ihren Aufwartungen, aber nur kurz, denn sie fürchtete, Friola oder seine Mutter könnten ihre Worte hören. Antoine sorgte sich um ihre Mahlzeiten, bat sie, nicht zu viel für Bonbons und illustrierte Zeitschriften auszugeben, und hatte auch Angst, dass die anderen ihm zuhören konnten. An einem Nachmittag, als die Besuchsstunde vorüber war, blieb Friola, der gewöhnlich sehr redselig war, lange stumm liegen, mit starrem Blick und wie geblendet. Was hast du denn, Friola? Mein Alter ist wirklich fabelhaft. Sicher, sicher, aber... Aber warum fällt dir das denn gerade heute auf? Wirklich fabelhaft. Also los, los, los, nun sag schon. Ja, weißt du, ich habe meiner Mutter alles erzählt. Von den 7-Meilen-Stiefeln und so. Was? Alles erzählt? Aber das war doch unser Geheimnis. Meine Eltern wollen sie mir kaufen. Ich soll sie haben, wenn ich nach Hause komme. Ach. Antoine, ich kann sie dir ja mal borgen. Oh, nein, danke. Als Frau Friola aus dem Krankenhaus kam, ließ sie sich im Taxi in die Straße fahren, die ihr Sohn genannt hatte. Zwar schätzte sie diese Art von Läden nicht sehr, aber das Schaufenster machte immerhin keinen üblen Eindruck. Vor allem flößte ihr das Schild Vertrauen ein, auf dem geschrieben stand, »Kredit wird nur den Reichen gewährt«. Sie fand diesen ausdrücklichen Hinweis zwar etwas ungeschickt, aber der Kaufmann schien auf jeden Fall gute Prinzipien zu haben. Sie schließ die Türe auf und sah unter der elektrischen Glühbirne, die den Laden erleuchtete, einen kleinen, schmächtigen Greis. Er saß einem großen, ausgestopften Vogel gegenüber, mit dem er Schach zu spielen schien. Ohne sich um Frau Friolas Eintreten zu kümmern, schob er die Schachfiguren auf dem Brett hin und her, mal für sich selbst, mal für seinen Mitspieler. Frau Friola war zuerst ganz verdutzt und wollte sich eben bemerkbar machen, aber plötzlich richtete sich der Alte halb von seinem Sitz auf, hob den Zeigefinger gegen den Vogel und kreischte ihn mit funkelnden Augen an. Sie mogeln! Leugnen Sie nicht! Sie haben eben wieder gemogelt! Sie haben gleich gemogelt! Sie haben heimlich Ihren Springer verrückt, um Ihre Königin zu decken, die doppelt bedroht war! Ach so. So. Sie geben es also zu. Ich freue mich, lieber Herr. Aber Sie wissen doch, was wir ausgemacht haben? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich ich nehme mir jetzt Ihren bösen Springer. Er nahm tatsächlich eine Figur vom Schachbrett und steckte sie in seine Tasche. Danach sah er den Vogel an, fing vergnügt an zu lachen und das artete zuletzt in einen Anfall von unbändigem Gelächter aus. Er war auf seinen Stuhl zurückgesunken und lachte nun fast lautlos, über das Schachbrett gebeugt und gab nur bisweilen einen gellenden Laut von sich, ähnlich dem Pfeifen einer Maus. Frau Friula war nicht wenig erschrocken und fragte sich, ob es nicht besser wäre, wieder zu gehen. Aber in der Erwägung, dass sie ein Taxi bezahlt hatte, um hierher zu kommen, entschied sie sich zu bleiben. Der Greis trocknete sich die Tränen aus den Augen. Sie sind zu komisch, mein Wertester, wenn Sie diese Miene aufsetzen. Sie wissen es wahrscheinlich gar nicht, aber Sie sind wirklich unbezahlbar. Ja, also, ich will vergessen, was vorgefallen ist. Hier, mein Lieber, hier. Ich gebe Ihnen Ihren Springer zurück. Und Sie, meine Dame, spielen gewiss auch Schach. Ich? Schach spielen? Nein, keine Spur. Früher spielte ich Dame. Aber mein Großvater war ein großer Schachspieler. Ach. Kurzum, Sie spielen also nicht Schach? Nein. Erstaunlich. Wieso erstaunlich? Mein Herr, jetzt sind Sie dran. Erstaunlich finde ich hier, dass Sie nicht jetzt, so lange... Jetzt wird die Partie interessant. Ich bin gespannt, wie Sie sich aus dieser Klemme herausziehen werden. Ich bitte um Verzeihung, aber ich bin eine Kundin. Eine was? Eine Kundin. Hören Sie, mein Herr, sie ist eine Kundin. Was sagen Sie dazu? Ach, ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie gezogen hat. Eine prächtige Aufstellung. Die hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ja, mein Kompliment. Ja, in der Tat, die Lage hat sich verändert. Diesmal bin ich bedroht. Ich kann schließlich nicht meinen ganzen Nachmittag vertrödeln und warten, bis es Ihnen passt. Meine Dame, was wollen Sie eigentlich? Ich möchte den Preis der Stiefel wissen, die im Schaufenster stehen. Oh. 3.000 Franken. 3.000 Franken? Sie sind doch verrückt. Jawohl, meine Dame. Aber ich bitte Sie, 3.000 Franken für ein paar Stiefel, das ist doch unmöglich. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das kann nicht mein Ernst sein. Meine Dame, sind Sie entschlossen, 3.000 Franken für diese paar Stiefel zu zahlen? Ja oder nein? Um Gottes Willen, sicherlich nicht. Dann reden wir nicht mehr davon. Und lassen Sie mich jetzt Schach spielen. Als die Kameraden Friolas hörten, dass er die 7 Meilenstiefel bekommen sollte, zeigten sie sich so ungehalten, dass er das Bedürfnis fühlte, sie zu besänftigen. Er sagte, er hätte, ohne es eigentlich zu wollen, mit seiner Mutter geredet. Außerdem hätte sie noch gar nichts Sicheres versprochen. Aber sie ließen sich nicht so leicht beschwichtigen. Und einen ganzen Tag lang wurde er von den anderen verfemt. Man antwortete ihm nur oben hin. Aber schließlich siegte die Sehnsucht, hoffen zu dürfen. Je mehr jeder über den Fall Friola nachdachte, umso mehr kam er zu der Überzeugung, dass die Gefahr nicht weiter groß war und begann nun seinerseits Pläne zu schmieden. Eines Nachmittags, als Üschmans Mutter fortgegangen war, lag dieser strahlend vor Glück im Bett und hüllte sich den ganzen Abend in träumerisches Schweigen. Am nächsten Tag kam die Reihe an Rogier und Naudin glücklich zu sein. Friola verließ das Krankenhaus als erster. Rogier und Naudin folgten einige Tage später. Aber keiner von ihnen erhielt, was ihm von seinen Eltern versprochen worden war, solange er noch im Krankenhaus gelegen hatte. Keiner erhielt die 7 Meilenstiefel. Du hast noch ein paar Gummistiefel, die fast neu sind. Davon können wir erst wieder reden, wenn du besser in der Schule bist. Mit solchen und ähnlichen Ausflüchten rückten die Eltern von ihren Versprechungen ab. Antoine und Huchemin blieben noch eine Woche länger im Krankenhaus. Dadurch, dass sie nun allein waren, entstand zwischen ihnen eine größere Vertrautheit, die für Antoine allerdings oft nur sehr schwer zu ertragen war. Aus seinem eigenen Leben gab es keinen Stoff für vertrauliche Mitteilungen. Und so musste er die von Huchemin anhören. Nichts aber ist deprimierender als die Rolle eines Vertrauten, der noch dazu arm ist. Huchemin strömte über von Anekdoten über seine Familie. Da er aus den Erfahrungen von Friola, Rogier und Naudin gelernt hatte, wie wenig man sich auf die elterlichen Versprechungen verlassen konnte, meinte er nun, dass es bei den Onkeln und Tanten mehr lohnte. Antoine dröhnten die Ohren von Jules, Marcel, André, Lucien, Anna, Leontine. Eines Tages hatte er es satt, arm und vertrauter zu sein. Als Huchemin gerade von seiner Tante Justine redete, unterbrach er ihn. Hör mal, Huchemin, mit deiner Tante ist es wie mit deiner ganzen Familie, sie interessiert mich nicht mehr. Nun, dann eben nicht. Weißt du, ich muss jetzt viel an meinen Onkel denken, der dieser Tage aus Amerika zurückkommt. Was? Aus Amerika? Ja, mein Onkel Viktor. Dein Onkel Viktor? Von dem hast du ja noch nie was erzählt. Und aus Amerika? Sowas? Antoine wurde ein bisschen rot. Er war nicht gewöhnt zu lügen. Da Huchemin ihn aber mit Fragen bestürmte, war er genötigt, seine Lüge aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Und schließlich machte es ihm sogar Spaß, die Persönlichkeit seines Onkels Viktor auszubauen. Dieser Onkel war ein zauberhaftes Wesen. Schön, tapfer, großmütig, stark. Er hatte studiert und spielte wunderbar Harmonika. Sicherlich war er ein Mann, der sich vierteilen lassen würde, nur um seinem Neffen die Stiefel zu verschaffen, die er haben wollte. Antoine hatte so lange in der Rolle des Vertrauten geschmachtet. Jetzt zog er los, mit einer Begeisterung und einer Sicherheit, dass Huchemin ganz geknickt war. Er hatte für sich nur noch eine schüchterne Hoffnung. Am nächsten Morgen bedauerte Antoine, dass er seiner zügellosen Fantasie nachgegeben hatte. Dieser Onkel Viktor war peinlich, lastend, aufdringlich und auch beängstigend durch die Wichtigkeit, die er bereits hatte. Antoine versuchte, ihn zu vergessen. Aber der Onkel war eine starke, originelle Persönlichkeit, die sich durchsetzte. Nach und nach wurde er so vertraut mit diesem Gefährten, dass ihm etwas gefehlt hätte, wenn er nicht von ihm hätte reden können. Freilich sah er mit großem Bangen den Tag herannahen, wo er das Krankenhaus verlassen musste. Seine Freunde würden zu ihm sagen, »Na, dein Onkel aus Amerika ist zurückgekommen, aber die Stiefel stehen immer noch im Schaufenster.« Was sollte er dann sagen? »Antoine, erzähl mir doch noch ein bisschen von Onkel Viktor. Also wie war das? Er richtete sich in den Steigbügeln auf. Jetzt interessiert mich, hielt er beim Schießen die Zügel fest oder war das Pferd so gut, dass es allein wusste, was es zu tun hatte?« »Die Einzelheiten habe ich nicht so genau erfahren, aber ich könnte Onkel Viktor fragen.« »Oh ja, prima.« »Das heißt, ich glaube, er hielt die Zügel fest.« »Mich interessiert das bis ins Kleinste. Ja, man müsste ihn selber mal fragen. Du musst mich mal mit ihm zusammenbringen, Antoine.« »Ja, natürlich. Das heißt, er hat geschrieben, er weiß noch nicht, wann er kommt.« »Ach, er hat seine Reise verschoben.« »Vielleicht kommt er dieses Jahr überhaupt noch nicht.« »Dann wird's bei dir wohl auch nichts mit den Stiefeln, was?« »Na ja, er kann ja das Geld auch schicken.« Antoine und Huchemin verließen das Krankenhaus am gleichen Tag, bei eisigem Regenwetter. Antoine ließ es nicht zu, dass seine Mutter ein Taxi nahm, und sie machten den Heimweg zu Fuß. Sie gingen langsam, der Aufstieg zum Montmartre war schwer und der Junge wurde immer müder und mutloser. Er hatte nicht mehr die Kraft, die Fragen seiner Mutter zu beantworten. In Gedanken an die 7 Treppen, die er hinaufsteigen musste, weinte er unter seiner Kapuze. Als er in die Mansarde kam, fuhr er zusammen, denn sie war neu tapeziert. Seine Mutter beobachtete ihn und war gespannt, wie er diese Überraschung aufnehmen würde. Er lächelte gezwungen, um seine Enttäuschung zu verbergen. Er wurde sich klar, dass er die alte Tapete wirklich geliebt hatte, wie geplatzt, zerfetzt und verstaubt sie auch gewesen war, das Muster durch Abnutzung und Schmutz verwischt. Seine Augen hatten sich gewöhnt, auf den dunklen Wänden Landschaften eigener Erfindung zu erkennen, Tiere und Menschen, die sich bei Einbruch der Dämmerung bewegten. Die neue Tapete war mattgrün, wie schon verschossen, und hatte ein Streumuster von winzigen Knospen in einem dunkleren Grün. Sie hatte etwas Kränkliches, war dünn und von einem Gelegenheitsarbeiter schlecht geklebt. Germain Büsch hatte Feuer gemacht, aber wegen des schlechten Wetters rauchte der Ofen, so dass man das Fenster öffnen musste. Wind und Regen drangen herein. Es war nötig, die Elemente zu überlisten und einen Kompromiss zu schließen. Antoine saß auf seinem Bett. Er sah das Leben mit jener Klarheit des anbrechenden Tages, die Kinder manchmal nach überstandener Krankheit haben. Als der Tisch gedeckt und die Suppe aufgetragen war, sah die Mutter lächelnd auf die durftigen Wände. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Es ist sehr hübsch. Weißt du, ich wusste erst nicht recht. Es gab da noch eine rosa Tapete, so rosa mit weiß. Aber das wird so leicht schmutzig. Ich hätte dir vorher ja gern die Muster gezeigt, damit du selbst hättest mit aussuchen können, aber dann habe ich gedacht, es wäre schade wegen der Überraschung. Was hast du denn, Antoine? Du weinst ja. Oh, nichts. Nein, es ist gar nichts. Tut dir noch etwas weh? Och, nein, nein. Bist du traurig? Hast du Sehnsucht nach deinen Kameraden? Och, nein, nein. Ach du, Antoine, wegen Geld, da brauchst du dich jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Wir sind jetzt ganz gut dran. Die Miete ist schon bezahlt. Damit haben wir jetzt 3 Monate Ruhe. Ach, und dann habe ich in der vergangenen Woche noch 1,5 Stunden Aufwartung gefunden. Ganz früh morgens. Und die Leute, die sind sehr zufrieden mit mir. Es ist ein Boulevard-Klischee. Das ist aber sehr weit. Ach, nö, nein, nein. Na, das geht schon. Und dann stell dir vor, das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt. Gestern, da ist der Hund von Fräulein Larisson gestorben. Der arme Flick war ja ein gutes Tier, aber da er nun mal tot ist, warum sollen wir nicht davon profitieren? Von jetzt an kann ich die Speisereste von Fräulein Larisson mitnehmen. Sie hat es mir freundlicherweise angeboten. Antoine hätte gern mit dankbaren Worten auf diese Lichtstrahlen des Schicksals reagiert, aber er blieb niedergeschlagen. Und diese Traurigkeit machte die Mutter so besorgt, dass sie kaum wagte, ihn ein paar Stunden des Nachmittags allein zu lassen. Sie quälte sich über Antoines geheimen Kummer und kam auf die Idee, nach der Schule einen seiner Kameraden zu befragen. Barrancan wusste sofort, wie Antoines Niedergeschlagenheit zu erklären war. Mit einem Schlag erfuhr die Mutter die Geschichte von den Stiefeln und von Onkel Victor aus Amerika. Nachdem Germain Büsch sich erst in anderen Straßen verlaufen hatte, entdeckte sie schließlich den Trödelladen. Das Schaufenster war erleuchtet, aber sie konnte die Tür nicht öffnen. Als sie noch versuchte, den Türgriff zu drehen, schob der Kaufmann eine Ecke des Bettvorlegers zur Seite, der die Türscheibe verhüllte, und machte ihr ein Zeichen, dass sie weggehen solle. Germain verstand nicht recht und zeigte auf die Stiefel im Schaufenster. Endlich machte der Greis die Tür halb auf. Verstehen Sie denn nicht? Der Laden ist geschlossen. Ja, aber es ist doch noch nicht 6 Uhr. Das Geschäft ist heute nicht geöffnet. Heute ist mein Geburtstag. Oh, entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Wissen Sie, es ist wegen der Stiefel im Schaufenster. Ich habe das Gefühl, ich müsste sie für meinen Jungen kaufen. Meine Dame, es tut mir schrecklich leid, aber ich wiederhole, heute ist mein Geburtstag. Ich habe gerade einen Freund da, der zu Besuch gekommen ist. Ach, warten Sie. Kommen Sie. Er wartet schon. Er wundert sich, mit wem ich rede. Treten Sie ein und tun Sie, als wären Sie gekommen, hier zum Geburtstag zu gratulieren. Ja. Er wird wütend sein, denn er ist schrecklich eifersüchtig und dazu noch misstrauisch, aber ich gebe ihm ganz gern mal eine Lektion. Kommen Sie. Germain trat hinter dem Alten ein. Im Laden war niemand außer dem großen Vogel, von dem ihr Barrancan erzählt hatte. Der Stelzvogel erschien ihr umso merkwürdiger, als er in der Mitte seines langen Halses mit einer weißen Krawatte ausstaffiert war und mit einem Monokel, das mit einem schwarzen Band an einem der Flügel befestigt war. Germain war so verblüfft, dass sie nicht wusste, wie sie sich verhalten sollte. Aber der Trödler trug die Kosten der Unterhaltung allein. Frau Prinzessin, es ist so liebenswürdig von Ihnen, dass Sie an Ihren alten Freund gedacht haben. Das ist eine reizende Überraschung für mich. Nun, mein Herr. Sie brauchen nicht gleich eifersüchtig zu sein. Schließlich hat man in der großen Welt gelebt, nicht wahr? Verzeihen Sie, aber ich wollte doch fragen, ob die Schuhe... Ach, merkwürdig. Seit einiger Zeit verlangt man sie dauernd. Ja, wie teuer sind sie? 3.000 Franken. Oh, 3.000 Franken? Ja. Ja, natürlich, mein Herr. Sie sind auch nicht einverstanden. Sie finden, dass die Stiefel keine 3000 Franken wert sind. Na ja, sagen Sie es nur, genieren Sie sich nicht. Heute, wo Sie ein Monokel tragen, ist Ihnen alles erlaubt. Hä? Ach, ja. Ja, sehen Sie, Sie haben es gehört. Meine Stiefel scheinen gerade nur 25 Franken wert zu sein. Na also gut, nehmen Sie sie für 25 Franken. Ich habe hier eben nichts mehr zu sagen. Es ist klar, dass sich der Herr hier zu befehlen hat. Nehmen Sie sie, meine Dame, nehmen Sie sie. Vielleicht wollen Sie eine Zeitung umwickeln. Hier, bitte, hier. 25 Franken? Sie sind schuld daran, dass ich 2.975 Franken einbüße. Oh, ich möchte Sie nicht schädigen. Lassen Sie nur. Ich werde es ihm schon noch stecken. Der ist neide schon bösartig. Ich werde ihn mit einem Schwerthieb töten. Als er die 25 Franken nahm, sah Germain, wie seine Hand vor Zorn zitterte. Nachdem er die Geldstücke genommen hatte, drehte er sich um und warf sie mit einem großen Schwung dem Vogel an den Kopf, wobei das Monokel zerbrach. Ein Splitter baumelte am Ende des Moiré-Bandes. Ohne Atem zu holen, ergriff er dann einen alten Säbel und zog ihn aus der Scheide. Germain Büsch floh mit ihren Stiefeln, ohne die weitere Entwicklung abzuwarten. Als Antoine die Stiefel sah, wurde er rot vor Glück. Und ihm war, als hätte die traurige neue Tapete eine schöne, frühlingshafte, apfelgrüne Farbe. Als am Abend seine Mutter eingeschlafen war, stand er leise auf, zog sich an und fuhr in die 7-Meilen-Stiefel. In der schwarzen Nacht ging er tastend durch die Mansarde, öffnete ganz langsam und vorsichtig das Fenster und kletterte auf den Rand der Dachrinne. Ein erster Schritt trug ihn bis vor die Stadt, ein zweiter in das Département Seine-et-Marne. In 10 Minuten war er am anderen Ende der Welt, blieb dort auf einer großen Wiese stehen und pflückte einen Armvoll der ersten Sonnenstrahlen, die er mit einem Faden Marienhaar zusammenband. Antoine fand sich leicht wieder heim in die Mansarde, in die er lautlos zurückschlich. Er legte den glänzenden Strauß auf das kleine Bett seiner Mutter. Der Schein beleuchtete ihr schlafendes Gesicht, und er fand, dass sie weniger abgehärmt aussah.